Wie gefällt dir das, du Drecksau? Pass auf! Steiger, ein ist rein! Nein, nein, ein noch! Das ist schick! Ja, hör auf! Gut, ja. Couldn't desire for anything higher. Put it Du bringst sie noch in Teufels Küche. Was Sandy schöne Augen macht, bringt sie in Teufels Küche. In ein paar Tagen ist er wieder auf dem Damm. Pass besser auf sie auf. Frauen wie Sandy lässt man nicht allein auf der Weide stehen. Ich reite das Pferdchen so oft ich kann. Und halte dem Hengst den Rücken frei, wenn er durch die Koppel streunt. Dieser irische Bastard. Unser Präsident. Meiner und deiner. Wenn er sich an Sandy ranmacht? Quatsch, nicht in der Familie. Wer sagt, dass du es mitbekommst? Also, was würdest du tun? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mal angenommen, weil du es bist, ihm das Hirn wegpusten. Peng. Du sagst es. Peng. Endlich sind wir mal einer Meinung. Ja. President, President, President. This is a story for him today. Der JFK-Komplex. Von Christopher Jansen. Regie Thomas Leutzbach. Mr. Jack Burns, how can I help you? Haben Sie einen Stadtplan? Oh, Sie sprechen Deutsch. Natürlich. Bitte, hier. Das erste Mal in Berlin? Nein, aber es ist lang her. Sie werden die Stadt nicht wiedererkennen. Es ist zwar ein einziges Durcheinander im Moment nach dem Mauerfall, aber... Hier. Wir sind nicht weit vom Osten entfernt. Interessiert Sie etwas Bestimmtes? Etwas Bestimmtes? Nein. Was tue ich hier? Nach bald 30 Jahren. Jeder Tag ein Tag ohne Morgen. Verrückt. Ich muss verrückt geworden sein. Ein kinderloser, verrückter Zombie. Berlin hat eine zweite Chance, liefern. Sir. Jack, schön, Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Danke, Sir. Ich will offen zu Ihnen sein. Sie stehen im Ruf, loyal zu sein. Sie arbeiten hart. Ihre Kollegen schätzen Sie. Danke, Sir. Einerseits. Andererseits... Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Nicht, dass wir uns missverstehen, Jack. Uns liegt nicht daran, Sie loszuwerden. Im Gegenteil, ich möchte Ihnen etwas schmackhaft machen. Und das wäre es, Sir? Unsere Blicke richten sich nach Berlin. Der Präsident wird dort ein Zeichen setzen. Wir sind vor ihm dort, um die Sicherheit zu gewährleisten, die Stimmung einzuschätzen. Sie sprechen Deutsch. Ich möchte, dass Sie vor Ort sind. Oh, gerne, Sir. Wann geht es los? In zwei Tagen. Oh, ich weiß, Jack. Ihre reizende Verlobte, Ihre Hochzeit. Ja. Sie werden auch danach noch in Berlin bleiben, ein paar Wochen zumindest. Heiraten Sie gleich morgen, alles ist arrangiert. Sie werden Sie in der nächsten Zeit nicht allzu oft sehen. Und wenn ich ablehne, Sir? Nutzen Sie Ihre Chance. Alles fing hier an. Was tue ich hier? Unter die Markise. Schnell. Ein Antiquariat. Ausgerechnet. Das ist doch... Dieses Foto, Lara, ganz ähnlich. Etwas zu bieder, jünger, retuschiert vielleicht. Wahrscheinlich, wer weiß. Lara. Leid, ich muss die Markise einziehen. Oh ja, natürlich. Kommen Sie doch rein. Nein, danke. Gott, nun kommen Sie schon. Na gut, vielen Dank. Sehr schön. Ja, genau, sehen Sie sich ruhig um. Danke. Sie sind der einzige Kunde im Moment. Das Foto da draußen. Meine schwarze Maria, die ist unverkäuflich. Nein, nein, ich wollte es nicht kaufen. Es erinnert mich an etwas. Ja, das Bild spricht die Leute an. Die Hornbrille, die zurückgekämmten Haare. Ja, das hat eine gewisse Strenge. Aber der Blick, der Gesichtsausdruck, voller Erwartung, das ist Lebenshunger pur. Finden Sie nicht? Von wann ist es? Frühe 60er? Ja, um den Dreh. Aha. Falls es Sie interessiert, im Nebenraum steht ein Nachlass. Fotografien und sowas. Naja, solange es regnet, stöbern Sie. Danke. Was interessiert dich das, Jack? Die Erinnerungen anderer Leute. Die eigenen sind dein Problem. Ja. Kein übler Fotograf. Ein Badespaß am See, Kaffeekranzler, alles schwarz-weiß. Nur keine schwarze Maria, keine. Wieder keine. Nein! Haben Sie gerufen? Nein, ich... Ich dachte, ich hätte was gehört. Wenn Sie was auf dem Herzen haben? Schon gut. Naja, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Danke, ja. Was hat dieses Foto hier verloren? Oh, verdammt. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Wir haben versagt, Jack. Wir haben alle versagt. Er ist tot. Hörst du, Jack? Der Präsident ist tot! Ich war so dicht dran. So dicht, er lief an mir vorbei. Er hatte einen Regenschirm. Komm zu dir, Jack. Wovon sprichst du? Der Mann aus Berlin. Er war hier. Wir haben das Schwein. Er hat Abfall. Sieben Tage Abfall. Da haben Sie aber Glück gehabt. Mächtiges Donnerwetter, was? Hallo? Der Herr? Oh, ich war in Gedanken. Entschuldigung. Was sagten Sie? Mächtiges Donnerwetter draußen. Sie sehen ja ganz mitgenommen aus. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Ja. Es ist verdammt schwül. Okay. Vielen Dank. Der Nachlass, woher stammt er? Aus einem Frisiersalon. Die Kisten stehen seit Wochen hier. Ich komme leider nicht dazu. Und, was gefunden? Ein guter Fotograf. Hier. Wissen Sie, was aus ihm wurde? Danke. Ich bin Antiquar, kein Nachlassverwalter. Ja, richtig dumme Frage. Nein, nicht wirklich. Ich kannte ihn. Er war mein Friseur. Er stammte aus Mittelamerika. Sein Salon hing voll mit alten Fotos. War wohl sein Hobby, ganz früher. Und jetzt ist er zurück nach Mexiko. Mexiko. Ist wirklich alles in Ordnung? Oh, Kundschaft. Bei dem Wetter. Entschuldigen Sie. Warten Sie. Ja? Jack Burns? Richtig? Ja. Ich habe eben Ihre Aussage gelesen zum Hergang des Attentats. Also, der Mann aus Berlin. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Vergessen Sie ihn. Natürlich. Schon geschehen. Der Mörder ist gefasst, oder? Ich verstehe Ihre Ironie. Glauben Sie, mir entginge nicht, dass die Wahrheit niemand interessiert? Die Nummer ist zu groß. So groß wie die Schuhe, die man sich anzieht. Stolpern Sie nicht. Ich sage Ihnen was. Oswald, unser kleiner mieser Doppelagent, wurde vor nicht allzu langer Zeit in Mexico City gesehen. Was hat er dort gemacht? Eine Calpirinha geschlürft? An der Geheimdienstbörse Nummer 1? Oder hat er Aktien verkauft? Seine eigene? Und an wen? Wieso sagen Sie mir das alles? Jemand meint es gut mit Ihnen. Lass es sein, Jack. Wohin führt das? Diese verdammten Fotos. Nach was suche ich? Der Friseur. Unmöglich. Er sieht aus wie der Hager, der Mann aus Berlin. Berlin. Alles fing hier an. Die Geschichte. Meine Geschichte. Sir. Ja, danke, Jack, dass Sie mich abholen. Ich hasse diese Flüge. Wie gefällt Ihnen Berlin? Ja. Schöne Bescherung, diese Mauer. 2 Jahre schon. Jetzt mir gleich angucken. Zur Sache. Der Präsident kommt am 23. Köln, Frankfurt, dann Berlin. Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Wir müssen Ihre Herzen gewinnen. Berlin ist ein Stachel im Fleisch des Kommunismus. Den müssen wir schärfen. Übrigens, brillant, Ihre Idee. 4 Worte. Wirklich brillant. Danke, Sir. Die Arbeit fängt jetzt erst an, Jack. Hier. Eine Karteikarte. Ich verstehe nicht. Das sind meine Worte. Eben. Prügeln Sie sie ihm rein, kleiner Scherz. Übrigens, Sie werden begleitet von einer Journalistin. Spricht Spanisch, schreibt Spanisch, heißt Lara. Nichts weiter eine Art Künstlername, etwas exzentrisch. Sie versorgt die Latinos mit Hochglanz-Stories, der Präsident und seine Mission, Jack und Jackie. Unsere Liebe ist stärker als je zuvor und so weiter, bla bla bla. Da können die Kommunisten nicht mithalten und Südamerika bleibt sauber. Noch etwas, die CIA ist auch hier. Ihr Kontaktmann, da ist er schon. Paul! Na, Jack? Was für eine Überraschung. Dachte mir, ich sage kurz Hallo. Heute Abend haben wir was arrangiert, ein kleines Fest beim Botschafter. Wir lassen die Korken knallen. Ach, bevor ich vergesse, Jack, diesen Brief hier, den habe ich Ihnen von Sandy mitgebracht. Sie sagte, das sei nichts fürs Telefon. Also, Kollegen. Ich darf euch vorstellen, Jack, der Glückspilz des Tages. Die Frauen lieben ihn, der Präsident vertraut ihm blind, die Karriere zeigt steil nach oben. Und jetzt wird er auch noch Vater. Er und seine bezaubernde Frau schenken Amerika ein Kind. Hoffen wir, dass es mehr Cowboy wird als irischer Säufer. Stoßen wir an. Auf meinen Freund Jack Burns. Paul war gut drauf. Ich war es auch. Denn auch ich war besoffen. Von meinem Erfolg, von meinem Leben. Jack, Sie haben eine große Zukunft. Scheißdreck. Ich hätte merken können, dass Paul Scherze auf meine Kosten macht. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. An seiner Loyalität bestand für mich kein Zweifel. Am Ende ist man immer klüger. Wenn man weiß, dass im Leben nichts dem Zufall überlassen ist. Jack, ich habe Sie gesucht. Ich will Ihnen jemanden vorstellen. Wo ist er denn? Weibsbilder. Erst ist Paul verschwunden und jetzt bin ich gleich zurück. Ich dachte an die Nacht, in der Sandy und ich das Kind gezeugt hatten. Jedenfalls glaubte ich, es wäre diese Nacht gewesen. Sandy war im Bett eine echte Kanone. Paul hatte recht. Ich sollte sie nicht allein auf der Weide stehen lassen. Dass sie schwanger war, war freilich die beste Versicherung. Und meine gleich mit. In Amerika wirst du nur was, wenn Frau und Kind daheim auf dich warten. Hier, ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Darf ich vorstellen, Jack Burns. Hallo. Lara. Hi. Ich denke, Sie kommen alleine klar. Sie scheinen überrascht zu sein. Ich dachte nur nicht, dass Sie... Dass ich was? eine Farbige bin? Wo ich herkomme, gibt es mehr davon. Ich hoffe, das ängstigt Sie nicht. Oh nein, natürlich nicht. Ich... Vergessen Sie es. Wir sollten reden, oder? Gehen wir an einen Ort, wo wir beide gleichermaßen auffallen. Lara schleppte mich in einen Schuppen für schwarze GIs und weiße Neger. Läden wie diesen gab es in den Staaten nicht. Mehr aus Gewohnheit schätzte ich meine Chancen ab. Sie war dunkelhäutig und hatte einen Ehering an. Ich war weiß und wurde gerade Vater. Eins muss klar sein. Sie sorgen dafür, dass ich dem Präsidenten so nah wie möglich komme. Aha. Ich sorge dafür, dass wir daheim keine bösen Kommunisten werden. Geschäft. Nur darüber reden wir. Sie entschuldigen mich? Bitte. Ich blickte ihr nach. Sie ging mir auf den Wecker, wie sie auf hart machte. Ich kannte mich nicht gut aus mit Farbigen, aber mit Frauen. Hier passte einiges nicht zusammen. Zum Beispiel, dass sie nicht von der Toilette zurückkam. Verdammt! Lass mich in Ruhe! Hi, Baby! Wer ist das? Sei nicht so! Oh. Komm schon, komm! Der Typ, der gerade die Hand unter ihren Rock schob, glotzte mich blöd an, als ich in der Tür stand. Ehe er begreifen konnte, verpasste ich ihm eins. Er suchte halt an meinem Jackett. Fast hätte er es zerrissen, als er zu Boden ging. Auf einmal standen zwei Kumpels von dem Typen in der Tür. Ein hagerer Weißer, ein dicker Schwarzer. Sie funkelten mich böse an. Doch sie hatten es nicht auf mich abgesehen. Der Hagere war offensichtlich der Boss. Meine paar Brocken Spanisch sagten mir, dass dem Knaben am Boden noch eine Abreibung bevorstand. Sie waren keine GIs. Vielleicht Kubaner? Der Hagere wandte sich an Lara. Alles in Ordnung, Señorita? Ihre Blicke begegneten sich. Sie schauten sich in die Augen. Einen Tick zu lang. Einen verdammten Tick zu lang. Sie. Gut. Dann halfen sie dem Arschloch auf, nahmen ihn in die Mitte und gingen raus. Danke, Jack, für Ihren Einsatz. Ich hab's für Amerika getan. Sie haben etwas verloren. Oh. Hier, Ihren Ausweis. Jack Gerhard Burns. Gerhard? Deutsche Vorfahren. Danke. Kommen Sie. Das ist doch... Moment, Lara. Lassen Sie mich durch. Für einen kurzen Moment hatte ich geglaubt, Paul aus der Tür gehen zu sehen. 1 zu 1000, dass ich mich geirrt hatte. Trotzdem. Nichts. Am nächsten Tag ging es auf Stippvisite in die Staaten. Die Kollegen erwarteten letzten Bericht. Sandy holte mich vom Flughafen ab. Du hast dich verändert. Ich bin schwanger, Jack. Das ist es nicht. Du warst lange fort. Sie war scharf wie immer. Wir schafften es nicht mal bis ins Bett. In Gedanken richteten wir dann das Kinderzimmer ein. Hellblau und rüschen. Ich werde mich schon daran gewöhnen. Zwei Tage später ging es schon wieder zurück nach Berlin. Die Vorbereitungen für den Besuch des Präsidenten liefen auf Hochtouren. Ich traf Lara. Sie war kaum wiederzuerkennen. Ich weiß, ich sollte mit Ihnen nicht über private Dinge sprechen. Ich kenne Sie kaum, aber wahrscheinlich kommen Sie mir deshalb gerade recht. Bei ihr hing der Haussegen schief. Es war mehr zu Bruch gegangen als nur ein bisschen Geschirr. Er war vollkommen außer sich. Er hat sich so verändert. Sie hatten sich auf Kuba kennengelernt. Ihr Erfolg als Journalistin machte ihn fertig. Nun machte er sie runter, was sie tat, wie sie es tat und wie sie sich gab. Glamourös wie ihr Vorbild, Jackie Kennedy, ausgerechnet. Er nennt sie eine dekadente Schlampe. Ihn hasst er noch mehr. Ich versuchte mir Laras Mann vorzustellen. Es gelang mir nicht. Letztlich war es mir auch Schnuppe, ob er Fischer, Guerillakämpfer oder Schnulzensänger war. Die CIA würde schon gecheckt haben, wie dieser Psycho tickte. Entschuldigen Sie. Ich folgte der Träne, die ihren Weg über Laras Wange nahm, und fragte mich, nach was sie wohl schmeckt. Ihre Haut sah aus wie der Mix aus Milch und Kaffee, den man damals nur in Little Italy serviert bekam. Genug davon. Sie wollten mir doch etwas über die Rede verraten. Sagen wir, über die Pointe. Hier, lesen Sie. Eine Karteikarte? Ich verstehe nicht. Oh. Oh nein. Ja, sollte er hier in Berlin erschossen werden, wird man sich an diese Worte erinnern. Und ich dachte, mein Mann hasst ihn. Was wissen Sie? Wird ihn jemand erschießen? Nein. Er rafft ihn der Tripper dahin. Sie sind geschmacklos. Oder neidisch, weil Sie keine abkriegen. Ich bin versorgt, danke. Oh, Jack. Wie ziehen Sie erst über Ihre Feinde her? Kennedy imponiert Ihnen doch. Seine Lässigkeit, weil die Frauen auf ihn stehen, was weiß ich. Aber für uns geht's ums Ganze. Für uns Farbige. Von wegen KGB oder Castro. Die Gefahr lauert woanders. Weiße Amerikaner. Beschissene Rassisten. Sie war, weiß Gott, nicht schlecht informiert, die Kleine. Respekt. Einem Präsidenten, dessen Familie seit der Prohibition mit der Mafia Geschäfte trieb, drohte von überall Gefahr. Ich sage Ihnen was. Meine Großmutter kam aus Deutschland. Aber im Herzen bin ich Ihre. Ihre, Katholik und Amerikaner. Wie der Präsident. Meine Frau und ich haben im Wahlkampf für ihn die Trommel gerührt. Tag und Nacht. Kubaner habe ich nirgends gesehen. Oh, daher weht der Wind. Falls Sie sich fragen, wo ich stehe, lieber wische ich Castro den Hintern ab, als mit Batista Tee zu trinken. Ich mag Kennedy und Castro. Ich hätte wetten können, Lara hatte von einem feudal gedeckten Tisch gegessen, bis Castro ihr das Spitzendeckchen wegzog. Fehlanzeige. Sie war aus freien Stücken gegangen. Was denken Sie, Jack? Hat nicht auch die CIA ein Hühnchen zu rupfen mit Kennedy? Die CIA. Weiße Amerikaner. Sie hatte recht. Und sie sah hinreißend aus. Habe ich Sie verwirrt oder warum schauen Sie mich so an? Fragen Sie doch mal Ihren Kumpel. Bis dann. Diese Frau hatte es raus, mich auf Trab zu halten. Nicht alle Kubaner im Exil konnten schließlich so blöd sein, wie die, die Castro in der Schweinebucht ins offene Messer gelaufen waren. Lara hatte mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Ich folgte ihrem Rat und fühlte Paul auf den Zahn. Jack, ihr wisst, was ihr wissen sollt, und du weißt immer noch ein bisschen mehr. Habe gehört, Kennedy hat Lust, bei euch aufzuräumen. Sag das. Hätte dein Präsident Eier, würde uns Castro nicht ins Gesicht lachen. Diese Geschichte kenne ich auch anders. Hör zu. Wenn irgendwer Mist gebaut hat, regeln wir das allein. Familienangelegenheit. Einen John F. Kennedy geht das nichts an. Und wenn doch? Ist der Spaß vorbei. Apropos, machst du rum mit der Journalistin? Oh, ihr spioniert mir nach. Hör auf einen Freund. Lass dir deine Eier nicht weichschaukeln. Kennedy sollte am nächsten Tag ankommen. Ich würde ihn auf seinem Weg von Köln über Frankfurt nach Berlin begleiten. Zeit genug, ihm meine Worte einzubläuen. Lara tauchte nicht auf. Am Nachmittag besorgte ich mir ihre Telefonnummer. Jack Burns hier. Ist Lara zu sprechen? Wer spricht dort? Ich bin ein Kollege. Was? Wer da spricht? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Wenn Sie jetzt bitte so freundlich sind... Es ist mir egal, wer Sie sind. Ich weiß, dass ihr mir Hörner aufsetzt. Aber ich bleibe ruhig. Ihr werdet in der Holle schmoren. Hören Sie, ich möchte einfach mit Lara sprechen. Ich kenne keine Lara. Offensichtlich wusste die ganze Welt, dass ich es mit Lara treiben würde. Ich dachte an Pauls Mahnung. Ich dachte an Sandy und wie sehr sie es hasste, allein zu sein. Ich dachte an das himmelblaue Kinderzimmer. Dann dachte ich an Lara, die ein Kreuz um den Hals trug und die verheiratet war mit einem psychopathischen Idioten, der weiß Gott, was mit ihr angestellt haben könnte. Und die in diesem Moment durch die Tür ins Büro kam. Hallo, Jack. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Lara. Alles in Ordnung? Was soll nicht in Ordnung sein? Sie war ganz Profi. Wir gingen alles durch. Das Protokoll für den Besuch des Präsidenten, unsere Wünsche, was ihre Artikel betraf und so weiter und so fort. Sie saß neben mir wie eine Klosterschülerin. Das Kreuz an ihrem Kettchen lächelte mich golden an. Ihre Brust hob und senkte sich leise. Als wir durch waren, stand sie wortlos auf und ging zum Kühlschrank. Langsam fragte ich mich, ob sie sich je wieder zu mir umdrehen wollte. Wenn ich Ihnen gestern zu nahe getreten bin, so möchte ich mich dafür entschuldigen. Hören Sie, der Kühlschrank kann nichts dafür. Wenn Sie ihn... Jack, ich... Es hat nichts mit Ihnen zu tun, im Gegenteil. Ich ging zu ihr hin. Sie drehte sich um und fiel mir um den Hals. Ich spürte ihre Tränen und ihren Körper, der sich an mich schmiegte. Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh, Jack. Alles Weitere ergab sich wie von selbst. Alles verlief nach Plan. Wir eroberten die Herzen der Deutschen im Sturm. Doch Lara war die eigentliche Sensation. Wir trieben es, wo wir nur konnten. Auf Parkbänken, auf den Motorhauben von Staatskarossen und im Aufzug unseres Berliner Domizils. Was vorher war und nachher sein würde, spielte keine Rolle. Ah, Mr. Burns, Miss Lara, eher das Schlussprotokoll. Wir haben gerade erfahren, der Präsident kommt 30 Minuten später. Warten Sie ruhig vorne. Jack, 30 Minuten. Das ist die Präsidentensuite. Oh, und was macht der Präsident, wenn er 30 Minuten hat mit einer bezaubernden Frau? Bitte, Mr. President. Bitte. Lara. Bitte. Lara. Bitte. Lara. Kennedy war schockiert von der geteilten Stadt und von der Mauer, die die Stadt durchpflügte. Er hob an zu einer Rede, die das Protokoll verließ und die den Kommunisten nicht geschmeckt haben dürfte. Ich dachte an die Karte in seinen Händen, an die Worte darauf und daran, wie ich sie ihm immer und immer wieder vorgesprochen hatte, bis er sie rückwärts beten konnte. Ich dachte an das Baby, das Sandy mir schenken würde, und ich spürte, wie alle Fäden bei mir zusammenliefen, wie die Schweißperlen, die von Laras Haut auf meine tropften. Die Rede war ein Feuerwerk. Ihr krönender Abschluss waren vier Worte. Meine vier Worte. Die aus dem Munde des Präsidenten in die Geschichte eingehen sollten. Ich bin ein Berliner. Hallo? Alles in Ordnung? Oh, danke. Die Hitze. Sie waren wie weggetreten. Oh, was haben Sie da? War das Foto im Karton? Interessieren Sie sich für den Mord an Kennedy? Oh Gott, nein. Das heißt, früher mal, ja. Ganz am Anfang, da bekam ich JFK zentnerweise auf den Tisch. Irgendeinen Freak, der auf Verschwörungstheorien stand. Ich habe den Kram gesichtet. Eine Zeit lang bin ich richtig drauf abgefahren. Solche Fotos waren auch dabei. Das gleiche Motiv. Ja, sehen Sie mal, hier, der Regenschirmmann. Nein, nicht der Regenschirm, hier, das Attentat, kurz nach dem ersten Schuss. Ja, aber ich meine hier links, hier, da, das Interessante, das ist der Regenschirmmann. Wenn Sie meinen. Wer öffnet schon seinen Regenschirm, wenn kein Wölkchen am Himmel ist? Und das genau in dem Moment, in dem der Präsident vorbeikommt und erschossen wird. Ja, da haben Sie recht. Ja, genau, peng, peng, da fallen die Schüsse. Hatte er was mit dem Attentat zu tun? Keiner ist dem wirklich nachgegangen. bis auf die Freaks. Die Ermittlungen stanken zum Himmel. Der Fall wurde durchgezogen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Selbst wenn Oswald wirklich der Todesschütze war, woran erhebliche Zweifel bestehen, war er Teil einer Verschwörung. Da sind Sie sicher. Dass es eine Verschwörung war? Ziemlich sicher. Sie sind auch so ein Freak, was? Sie kennen jedes Detail, jede Vermutung, alles aus dem FF. Wissen Sie was? Ach, was soll's. Ist ja kein Kunde da. Also, schießen Sie los. Wer hat JFK auf dem Gewissen? Oswald hat für den KGB gearbeitet und für die CIA. Außerdem hatte er Kontakte zur Mafia. Wie sein Mörder, Jack Ruby. Die Schwäche der gängigen Theorien ist ihre Ausschließlichkeit. Teamwork, das ist der Schlüssel. Denken Sie an Caesar. Wie wär's mit Agatha Christie? Ja, auch sehr gut. Wer hatte ein Motiv? Wenn man tiefer gräbt, jeder. Hinweise, Fakten gibt es zur Genüge. Doch selbst die besten Theorien haben undichte Stellen. Ich sage Ihnen wo. Da, wo man sie auseinanderreißt. Man kann sie nicht voneinander trennen. Alles hängt mit allem zusammen. Das habe ich auch mal gedacht. Ja, stimmt. Alles hängt mit allem zusammen. Also, vergessen Sie den KGB. Nehmen Sie stattdessen die Exilkubaner. Der geöffnete Schirm, wozu? Stichwort Schweinebucht. Ein Zeichen für den Schutzschild aus der Luft, den Kennedy nicht gewährt hat. Wie schade. Ich dachte immer, der Schirm war eine Geheimwaffe à la James Bond, nur von der CIA. Aber das ist es gerade. Es schließt sich nicht aus. Beides stimmt. Exilkubaner und CIA versuchen Kuba über die Schweinebucht zu knacken. Sie vermasseln den Job und geben Kennedy die Schuld. Der will die Macht der CIA brechen. Außerdem überlegt er, wie er sich mit Castro arrangieren kann. Das ist sein Todesurteil. Was denken Sie? Dass es absurd ist, mich mit einem Unbekannten über ein Attentat zu unterhalten, das Jahrzehnte zurückliegt. Ich sage dir, was absurd ist, mein Junge. Dass ich in deinem Laden auf den Nachlass eines Friseurs stoße, der sich für Kennedy interessiert hat und der eine fatale Ähnlichkeit hat mit einem guten alten Bekannten, dem Regenschirmmann. Also, du Klugscheißer. Wie heißt er? Bitte? Der Friseur. Er hat doch einen Namen. Wir waren doch gerade bei Kennedy, oder? Ich bitte Sie, sagen Sie es. Okay. Fuentes. Carlos Fuentes. Die Geschichte. Der Kreis schließt sich. Alles im Griff, Sergeant? Ja, Sir. Keine besonderen Vorkommnisse. Wer hätte gedacht, dass Dallas so nett zu uns ist? Moment, Sir. Die Limousine passiert gerade den Kontrollpunkt. Gleich wird sie bei euch fahren. Habe verstanden. Was ist, Sir? Sollen wir weiter nach vorne? Ja, kommen Sie. Gucken wir bitte mal durch. Lassen Sie uns doch bitte mal. Okay. Können Sie bitte mal Platz machen? Raus, Ben. Dankeschön. Danke. Sergeant! Ja? Sergeant, das gibt's nicht. Der Hagre da vorne. Ich kenne ihn. Wir müssen ihn kriegen. Schnell. Komm. Bitte lassen Sie uns durch. Wir müssen sofort durch. Danke. Bitte lassen Sie uns sofort durch. Ja, verdammt, wo ist die Ratte hin? Sergeant? Tut mir leid, Sir. Sektor 3? Sektor 3, bitte kommen. Gesucht wird ein Mann, weiß, zwischen 30 und 40, Hager. Vermutlich Kubaner. Vorname wahrscheinlich Carlos. Nein! Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Sie haben gerade Nein gesagt. Bitte. Sie waren völlig weggetreten und haben Nein gesagt. Moment. Ich zeige Ihnen mal was. Hier, dieses Bild. Ist das Carlos Fuentes, der Friseur? Ja, das ist Carlos Fuentes. Und Ihnen ist nie aufgefallen, wie ähnlich er dem Regenschirm ansieht? Ach Gott, ja, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt, ja, aber ich bitte Sie. Auf dem Foto lässt sich das doch gar nicht beurteilen. Vielleicht, aber wollen Sie mir wirklich ernsthaft erzählen, Sie kennen das andere Foto nicht? Das auf der Wiese, das nach dem Attentat? Ist das ein Verhör? Aber Sie müssen doch sehen, wie ähnlich Sie sich sind. Es interessiert mich nicht. Verstehen Sie das? Der Fall ist Geschichte. Der Fall ist... Ja. Ja, klar. Entschuldigung. Hören Sie, es geht mich ja nichts an, aber dieser Freak... Wissen Sie, er hat die Notbremse gezogen. Alles hängt mit allem zusammen. Gott, da wird man paranoid. Sieht überall Gespenster, man hält sich für clever, findet was, was andere übersehen haben. Alles hat seine Bedeutung, seinen Platz. Nur das Wahrscheinliche nicht. dass die Dinge einfach passieren. Das Leben besteht aus Zufällen. Sie kommen hier vorbei. Haben Sie das vorher gewusst? Zwei Menschen gleichen einander. Na und? Wie viele Doppelgänger hat ein Diktator? Okay, Grünschnabel. Ich poche nicht auf meine Lebenserfahrung. Seit 30 Jahren bin ich tot. Damit ist sie nicht viel größer als deine. Aber komm mir nicht mit Paranoia. Alles hängt mit allem zusammen. Jack, wir haben den Regenschirmmann. Ein braver amerikanischer Bürger wollte den Präsidenten nur ein wenig ärgern. Jemand hat ihm geflüstert, Kennedy mag keine Schirme. Was heißt hier lächerlich? Der Einzige, der sich lächerlich macht, bist du. Denn Carlos war ein Flop. Der Regenschirmmann, der Mann aus Berlin, vergiss den Scheiß. Du hast Neider, die auf ihre Chance warten. Spiel ihnen nicht in die Hände. Eine Anzeige, Jack. Körperverletzung. Folgeschäden, Schwindel und Gedächtnisverlust. Es tut mir leid, das wird Konsequenzen haben. Hier, sagt Ihnen das was? Na, wie gefällt dir das, du Dreck? Es sagte mir was. Natürlich. Irgendein Richard hatte sich an Sandy rangemacht. Da hatte er sich eine gefangen. Komm runter, Jack. Du hast ihm eins verpasst. Jetzt erstattet er Anzeige nach einem halben Jahr. Scheiße auch. Denkst du, ich hab was damit zu tun? Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Mein Psychiater gab mir was zur Beruhigung. Als ich mit dem Wagen zu Hause ankam, mixte ich in Gedanken schon einen kleinen Cocktail aus Whisky und Barbituraten. Sandy! Vielleicht war Sandy heiß und der Abend würde gar nicht so übel enden. Sandy! Auf dem Küchentisch lag ein hastig aufgerissenes Päckchen. Daneben die leere Schachtel einer Tonbandspule. Das Tonbandgerät im Wohnzimmer grinste mich hämisch an. Die Spule war eingelegt. Spätestens seit der Sache mit Marilyn hätte ich wissen müssen, dass die Kennedys ein lohnendes Ziel für Lauschangriffe sind. Das also war die Strafe dafür, dass Lara und ich es in Berlin in der Suite des Präsidenten getrieben hatten. Ich war beruflich erledigt, meine Frau hatte mich verlassen im 7. Monat und der Regenschirmmann war ein braver Familienvater. Ich hatte viel Zeit nachzudenken. Irgendwann sollte ich begreifen, was es mit dem Regenschirmmann wirklich auf sich hatte. Hier, ich habe Ihnen was mitgebracht. Oh, Sie wollten doch Kaffee, oder? Naja, zumindest haben Sie genickt. Ja, danke. Hören Sie, ich war etwas abweisend. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was Sie umtreibt, aber... Gott, wenn es diese riesige Verschwörung gab mit vielen Beteiligten, warum halten die alle dicht? Wer will es wissen? Wer kauft es dir ab? Man macht sich lächerlich. Außerdem, wie viele Zeugen sind abgetreten? Autounfall, Kopfschuss, nie mehr gesehen. Über 100. Da hält man die Klappe. Aber das Entscheidende ist... Was weiß das Rädchen schon über die Maschine? Ja, aber sehen Sie, genau das ist es. Wer baut die Maschine? Ich würde Ihnen gerne etwas erzählen. Wissen Sie, ich habe Entschuldigen Sie, bin gleich wieder da. Zeit spielt keine Rolle, du Grünschnabel. Ich habe die Dinge durchschaut. Was war ich naiv? Zu glauben, es ginge gegen mich, weil ich der Wahrheit zu nahe kam. Ich bin es durchgegangen, immer und immer wieder. Was war da mit Lara und Sandy, mit Paul und mit mir, in Dallas und in Berlin? Was ich es mit Lara trieb und der Präsident seine Rede hielt? Ich bin ein Berliner. Schlaf gut. Der Hotelboy holte mich aus dem Tiefschlaf. Ja? Herr Burns, ein Telegramm für Sie. Mein Marschbefehl. Ich sollte früher weg als geplant, dem Präsidenten hinterher. Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung brachten die Regierung in Zugzwang. Ich hatte nichts für die Sache der Farbigen, aber auch nichts gegen sie. Im Süden allerdings schlugen die Wogen hoch. Der Flug ging am nächsten Tag. Das Bett neben mir war zerwühlt. Laras Duft lag noch in der Luft. Sie selbst war verschwunden. Oh, Jack! Schön, dass du wieder da bist. In Amerika empfing mich die warme, weiche Sandy. Ihren Bauch sah man das Kind noch nicht an. Eigenhändig pinselte ich Decke und Wände des Kinderzimmers im schönsten Himmelblau. Ich dachte an Lara. Nein! Dann kam der 22.11.1963. Dallas. Ich war wie betäubt. War ich dem hageren Mann, der vielleicht Carlos hieß, dem Mann mit dem Regenschirm in Dallas, zuvor in Berlin begegnet? Oder täuschte ich mich? Wir haben versagt, Jack. Wir haben alle versagt. Er ist tot. Hörst du, Jack? Der Präsident ist tot. Paul tauchte am Tatort auf. Dieser Moment änderte alles. Machtvoll drängte etwas in mein Bewusstsein. Ich beschloss Nachforschungen auf eigene Faust. Jeder Knüppel zwischen die Beine bestärkte mich. Schließlich brachten sie mich zu Fall. Sandy, ich... Ich werde mich von dir trennen, Jack. Ja. Es ist nicht, wie du denkst. Nein, ich könnte es verstehen. Ich habe dir nichts vorzuwerfen. Nein. Jack, ich fühlte mich allein. Es ist nicht dein Kind, Jack. Ich habe es dir nie sagen wollen, aber jetzt... Sandy und ich ließen uns scheiden. Keinen Tag später heiratete sie Paul. Konnte das noch Zufall sein? Mit jedem Glas Whisky kam ich der Wahrheit näher, wie alles mit allem zusammenhängt. Hallo, Jack. Hallo. Heute geht der Erste aufs Haus. Oh, danke. So, bitte. Was macht deine Geschichte? Ich habe die Schlüsselszene. In einer Bar in Berlin. Ah, wo der Held diesen Carlos trifft. Und wo er seine dunkle Perle, diese Lara, vor dem Typen rettet. Ja, genau. Der Held schlägt ihn zu Boden, als er Lara an die Wäsche will. Dann kommt Carlos rein, der Hagere. Er ist der Boss. Er entschuldigt sich bei Lara und blickt ihr in die Augen. Einen Tick zu lang. Einen verdammten Tick zu lang. Ja, und? Die beiden kennen sich. Verstehe ich nicht. Ja, schon vorher. Sie kannten sich schon vorher. Ihr Blick fragt, läuft alles nach Plan? Hm? Ja. Ja, das alles ist eine Inszenierung. Und wozu? Um den Helden lächerlich zu machen. Um ihn zu erledigen. Begreifst du? Deswegen interessiert sich auch keiner für den Regenschirmmann, weil es ihn gar nicht gibt, weil auch er eine Inszenierung ist. Genau wie die ganze Geschichte mit Laras Mann, dieser psychopathischen Haselnuss. Psychologie. Eine starke Frau hat einen schwachen Moment. Das macht auch den Helden schwach. Mhm. Warum wollen Sie den Helden erledigen? Paul. Hm? Er war schon immer scharf auf Sandy. Der Held ist in Berlin und Paul macht sich an sie ran. Sie treiben es quer durchs ganze Haus, die Wände rauf und runter. Paul kommt auf den Geschmack. Für Sandy ist die Sache erledigt, doch er will sie ganz. Und er nimmt sie sich. Ziemlich viel Aufwand. Das mit dem Regenschirmmann. Ja, Paul muss den Helden ganz vernichten. Beruflich. Der Held geht den Dingen auf den Grund. Paul darf ihn nicht zum Feind haben. Schließlich läuft ja das Ding mit dem Präsidenten. Klingt ganz schön verrückt. Ja. Oder echt genial. Auf dich, Jack. Und auf deine Geschichte. Cheers. Cheers. Meine Geschichte war perfekt. Alles hatte seine Bedeutung. Es gab nichts mehr zu sagen. Braucht es noch einen Beweis? Das war war der letzte gefallen, Jack. Verstanden? Wir haben versucht, deine Lara aufzutreiben. Sie ist abgetaucht. Der letzte Artikel Monate her. Wie kamst du übrigens drauf, ihr Mann sei farbiger? Er ist so weiß wie der Arsch einer Nonne. Wir wissen nicht, wo er steckt. Er heißt übrigens Carlos. Carlos Fuentes. Hallo, jemand zu Hause? Sie waren schon wieder abwesend. Der Regen lässt nach, ich muss gehen. Hören Sie, die Sache mit dem Freak, den Verschwörungen. Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Danke, danke. Leben Sie wohl. Als Sie hier reinkamen, da sagten Sie, die Frau auf dem Bild erinnere Sie an jemanden. Ah ja? An jemanden, der mich verraten hat. Sie ist meine Mutter. Wer? Maria, die Frau auf dem Bild. Draußen im Schaufenster. Sie sind weiß und die Frau auf dem Bild ist dunkelhäutig. Mein Vater ist weiß. Die Hautfarbe meiner Mutter sieht man mir nicht an. Als Kind hat mir das einiges erspart. Meine Eltern kamen aus Kuba, Ende der 50er. Meine Mutter konnte Deutsch, sie hatte Sprachtalent. Naja, jedenfalls, sie arbeitete als Korrespondentin für Lateinamerika. Mein Vater kam nicht voran, war neidisch auf ihre Karriere. Er begann zu trinken, sie blieb immer öfter fort, er wurde eifersüchtig, der ganze Teufelskreis. Ja, eine rührende Familiengeschichte, aber ich bin dabei. Meine Mutter hatte eine Affäre, ein Amerikaner. Mein Vater war manisch-depressiv, was damals keiner ahnte. Er drehte durch, sie fiel unglücklich und brach sich das Hüftgelenk. Und im Krankenhaus dann stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Ich kam in Mexiko zur Welt, bei Freunden. Nach einem Jahr zog es meine Mutter zurück nach Berlin, vielleicht wegen der Ärzte. Und trotzdem konnte sie nie wieder ohne Schmerzen laufen. Was ist aus ihr geworden? Vor 2 Jahren ist sie gestorben. Krebs. Oh, das tut mir leid. Und ihr Vater? Wie vom Erdboden verschluckt. Anfang 64 tauchte er dann wieder auf. Er begab sich in psychiatrische Behandlung und später eröffnete er dann den Frisiersalon. Der Friseur ist Ihr Vater? Carlos Fuentes? Ja. Ja, er ist mein Vater. Meine Mutter ließ sie scheiden. Den Kontakt zu ihm hat sie allerdings gefördert. Sie wollte, dass ich einen Vater habe und dass es andere sehen. Verständlich in den 60ern. Sie war farbig, alleinstehend und hatte ein Kind, das weiß war. Was hat Carlos gemacht, bevor er wieder auftauchte? Tja, das konnte nie geklärt werden. Seine Erinnerung war einfach weg. Er hatte sich an was reingesteigert, völlig paranoid. Kennedy sei ein Verführer und wolle ihm die Frau wegnehmen. Er behauptete sogar, der Präsident habe einmal höchstpersönlich bei ihm angerufen. Höchstpersönlich. Wer spricht? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Wenn Sie jetzt bitte so freundlich sind. Es ist mir egal, wer Sie sind. Ich weiß, dass ihr mir Hörer aufsetzt. Aber ich bleibe ruhig. Ihr werdet in der Holle schmoren. Hallo, dämmern Sie schon wieder weg? Oh, keine Sorge. Bin hellwach. Als der Freak kam, der mit dem Kennedy-Material, stieß ich auf die Fotos mit dem Regenschirm an. Die Ähnlichkeit mit meinem Vater fiel mir sofort auf. Natürlich kenne ich die Theorien. Doch wie passt mein Vater da rein? Sozial vereinsamt, geistig verwirrt, hasst Kennedy. Hat alte Kontakte, Tendenz pro-kommunistisch. Könnte aber auch genau andersrum sein. Klingt wie der Steckbrief von Oswald. Tja, der verwirrte Einzeltäter. Der perfekte Strohmann. Mit dem Unterschied, dass Oswald dran glauben musste. Vielleicht also gab es mehrere Strohmänner und mehrere Attentäter. Und Oswald hatte einfach das Pech, als Erster erwischt zu werden. Wie schon gesagt, was weiß das Rädchen über die Maschine? Ja, aber wer baut die Maschine? Gibt es jemanden, der alle Rädchen kennt? Unmöglich. Ich glaube an ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren. Die Zeit war reif, der Ort günstig. Ein Mord wie bei Agatha Christie. Und Carlos? Ist er der Regenschirmmann? Möglich. Hatte er einen Doppelgänger? Auch möglich. Ich lebe mit der Möglichkeit, mit der ich leben kann. Sie haben aufgegeben. Nein, ich habe etwas erkannt. Worum es mir wirklich ging. Darum, meinen Vater zu verstehen. Warum er meine Mutter geschlagen hat. Ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht. Frieden. Hier, ein paar Fotos. Sehen Sie? Meine Mutter. Hübsch, oder? Ja, sehr hübsch. Und hier. Bilder aus glücklichen Tagen. Carlos und Maria. Sie wohnten gleich um die Ecke, ein paar Häuser weiter. Das hier, ein Zeitdokument. Die beiden in einem Jazzclub. angesagter Laden damals. Ich kenne ihn. Ich war selbst einmal dort. Mit deiner Mutter. Lass mich in Ruhe! Hi, Baby. Sei nicht so. Komm schon, komm! Na, mir doch ist der Hallo! Nein! Geh weg! Hey! Alles in Ordnung, Señorita? Ihre Blicke. Einen Tick zu lang. Einen verdammten Tick zu lang. Sie kennen sich. Warum spielt ihr mir etwas vor? Warum? Oder? Kann es sein? Angenommen. Nur mal angenommen. Sie kennen sich nicht. Angenommen, der Hager ist ein Fremder. Einer, der deinem Mann verblüffend ähnlich sieht. Du schaust ihn an und bist vollkommen überrascht. Es dauert einen Moment. Noch einen. Jetzt. Jetzt wird dir klar. Es ist nicht dein Mann. Sie. Gut. Vielleicht hast du mir gar nichts vorgespielt. Hallo? Junger Mann? Wo sind Sie? Oh, Sie leben? Ich wollte gerade einen Arzt rufen. Sie waren überhaupt nicht mehr ansprechbar. Es geht mir gut. Danke. Das Gewitter ist vorbei. Ich habe die Tür geöffnet. Ich dachte, die frische Luft... Ja, danke, danke. Ich werde jetzt mal... Ach, übrigens. Ich heiße Burns. Jack Burns. Jack. Gerhard. Gerhard. Das ist ein... Ein ungewöhnlicher Name für den Spross einer Kubanerin. Ich weiß. Meine Mutter hat mir nie verraten, welcher Teufel sie da geritten hat. Welcher Teufel sie... Ja... Wie sagten Sie vorhin, Sie leben mit der Möglichkeit, mit der es sich leben lässt? Ja, so in der Art. Kommen Sie noch mal vorbei. Vielleicht haben Sie ja Lust, Ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe Zeit, Ihnen zuzuhören. Meine Geschichte. Ich denke drüber nach. Ja. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich laufe nicht weg. Also, bis dann. Bis dann. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Der JFK-Komplex von Christopher Jansen. Die Rollen und ihre Darsteller waren Jack, Volker Lechtenbrink, Antiquar, Juan Carlos Lopez, Lara, Claudia Obstadt-Minguez, Paul, Matthias Hase. In weiteren Rollen Götz Argus, Christian Brückner, Axel Gottschick, Thomas Höhne, Frank Müller-Sendino, Gabriel Odinis, Carlos García Pietra, Florian Reiners, Mauricio Rincon, Martin Skoda und Martin Zur. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.